vieles und manches davon will ich nicht verstehen. Deine Gedanken verraten dich. Deine Gedanken verraten dich. Deine Gedanken verraten dich. Es sind diese Kleinigkeiten, die dich letztendlich zerstören. Es wird nicht bleiben. Es wird nicht bleiben. Du fügst dich ein, das Regiment der Leute, die nicht glauben, dass es etwas Großes gibt.